The day we celebrate the first glorious anniversary of the information purification directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory reports. Our unification of the Vaults is more powerful a weapon than any fleet or army on Earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern, diesmal Ausgabe 59, noch aus dem Januar 2024. Und was ihr da gerade gehört habt, war eine Werbung für den Apple Macintosh aus dem Jahr 1984. Der hatte nämlich Geburtstag und hat sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Daher herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite an dieses alte Gerät. Ich persönlich bin erst recht spät, würde ich sagen, in das Apple-Universum eingestiegen und auch erst so nach und nach. Hab jetzt zumindest, was Laptop angeht und Handy, auch quasi bin da auf Apple umgeschwenkt. Habe aber trotzdem immer auch noch einen Desktop-Rechner mit einem Linux, auf dem ich jetzt zum Beispiel auch aufzeichne. Weiß aber durchaus zu schätzen, was dort mit diesen Geräten oder eben auch mit dem Betriebssystem insbesondere geleistet wurde. Das ist nämlich tatsächlich eine sehr interessante Geschichte, dass dieses Betriebssystem jetzt schon über viele Jahrzehnte sich doch so gut gehalten hat und an der Stelle auch tatsächlich einfach sich nicht in jeder Version so stark ändert, wie man das vielleicht so aus der Windows-Welt kennt. Okay, nächstes Thema. Ich mache mal so einen Überblick, was bisher geschah, also was mir so in den letzten Wochen seit der letzten Sendung noch so unter die Finger gekommen ist. Vielleicht ein paar Link-Tipps, vielleicht ein paar inhaltliche Tipps. Nehmt einfach mal mit, was für euch interessant ist. Ich habe mal geguckt, was sich so in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender so wiederfindet. Genau genommen war es jetzt hier ARD und ZDF, und da habe ich in der ZDF-Mediathek eine mir nicht bekannte, aber doch scheinbar sehr alte Sendung gefunden. Zur Person heißt die, von Günter Gauss. Der hat zwischen 1963 und 66 Interviews geführt. Und zwar, ich will mal so sagen, mit der Who is Who der Politik und Kulturprominenz der Jahre. Also Franz Josef Strauß, Willy Brandt, Günter Grass, Ludwig Erhard, Konrad Adenauer, Helmut Schmidt. Also irgendwie so alle, die einigermaßen Rang und Namen haben. Hannah Arendt. Super spannend, da mal reinzuschauen. Die Sendungen dauern so zwischen einer Stunde und 80 Minuten, sind sehr unaufgeregt. Es wird jede Menge geraucht in den Sendungen. Und man kriegt nochmal einen anderen Blick so auf diese Zeit und auch auf das Fernsehen dieser Zeit. Was ich eben sehr spannend fand, war die Art und Weise, wie dort eben Gespräche geführt wurden. Wenn man das jetzt mal so mit heutigen Talkshows insbesondere vergleicht, sind die doch deutlich ruhiger, entspannter, tiefer. Und ich würde mir sowas wünschen, wenn sowas auch in der heutigen Zeit nochmal sich wiederfindet. Es gibt auch kein Publikum, das heißt, es ist auch eine sehr intime Atmosphäre, die dabei entsteht. Die Person selbst, die die Interviews führt, also Günter Gauss selbst, steht nicht so im Mittelpunkt, sondern tatsächlich die befragten Personen. Also ich hatte mir bisher zum Beispiel von Hannah Arendt das Interview angeguckt, was ich sehr spannend fand. Konrad Adenauer ist sicherlich auch ein ganz interessanter Fall, und ja, wer mag, kann dort mal hineinschauen und so in die frühen Jahre der bundesrepublikanischen Geschichte eintauchen. Nächster kleiner Tipp, den ich mal so weitergeben möchte, ist das Internet Archive. Das kennen vielleicht schon die meisten. Unter archive.org wird im Wesentlichen alles archiviert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also Bücher, Internetseiten, Audio- und Videoproduktionen. Wer mag, kann dort das Internet Archive auch so als Backup-Medium benutzen, um dort bestimmte Dinge abzulegen. Ich packe dort zum Beispiel auch immer mal wieder meinen Podcast rein, sodass, wenn die Welt mal irgendwann auseinanderbricht, hat man dort einen sicheren Hafen. Was ich noch nicht kannte, was es dort gibt, das nennt sich Scholar oder Internet Archive Scholar. Unter scholar.archive.org findet man jede Menge wissenschaftliche Arbeiten, die man dort durchsuchen und sich teilweise eben auch in den Originaltexten anschauen kann. Die Webseite wirbt mit Volltextindex über 25 Millionen Artikel. Auf jeden Fall mal ganz interessant, dort reinzuschauen. Man findet dort neben so den klassischen Verdächtigen, was man so unter Artikeln finden möchte, auch vielleicht Vorlesungsfolien, die man an verschiedenen Universitäten mal entdeckt hat. Und mir war diese Infrastruktur noch nicht so richtig klar. Und ja, ich werde das ein oder andere Mal dort auch mal eine Suche absetzen. Ja, vor allem, wenn ich inhaltlich in irgendeiner Form mal etwas recherchieren möchte. Nächster Punkt ist ein Artikel, der heißt AI Software Learns to Make AI Software. Also KI-Software, die andere KI-Software erstellt. Und zwar ist das so eine Prognose von Google und anderen Wissenschaftlern. Das Ganze ist am MIT publiziert worden. Und da ist so die Sorge beschrieben von KI-Experten, dass einiges an, ja, was so KI-Software leisten kann, demnächst von KI-Software realisiert wird. Das Spannende an diesem Artikel ist meiner Meinung nach, der ist von 2017. Das heißt, wir haben im Moment wieder so einen gewissen Hype rund um KI und alles, was KI so leisten mag. Und es gibt eben auch viele Prognosen, die so in die Zukunft gerichtet viel versprechen. Und dann ist es immer mal wieder auch interessant zu gucken, okay, welche Prognosen hatten wir denn aus der Vergangenheit und was ist seitdem passiert? Dieser Artikel von 2017, ja, mittlerweile ungefähr 7 Jahre alt, ist so mittelgut, würde ich sagen, vielleicht gealtert. So einiges vielleicht, anderes vielleicht auch nicht so richtig. Es wird OpenAI erwähnt. Auch Elon Musk kommt dort als einer der Gründer oder Co-Founder zu Wort. Und insofern ist es mal ganz interessant, auch mal einen Blick auf die Prognosen aus der Vergangenheit und deren Wahrheitsgehalt zu blicken. Einen weiteren Artikel möchte ich empfehlen, der sich dann nennt Die Verkrempelung der Welt. Ich finde erstmal den Begriff total klasse. Also Verkrempelung ist etwas, was ich sehr gerne an irgendeiner Stelle auch nochmal in Zukunft verwenden möchte. Und die Idee dahinter oder was beschrieben wird, das ist ein Artikel, der bei Krautreporter erschienen ist. Da geht es darum, dass wir jetzt in so einer Zeit leben, wo bestimmte Dinge fortschrittlich nach vorne gehen und manche tatsächlich eher so in die Rückrichtung sich entwickeln. Das Beispiel, was da verwendet wurde, ist eine elektrische Herdplatte, die neu eingebaut wurde bei dem Autor oder in der Familie des Autors. Und da sind eben verschiedene Symbole drauf. Also zunächst mal ist da eine Beschriftung, wo irgendwie nur drauf steht 0, 1, 3, 5, 8, 10, 14 und A. So, das sind die Knöpfe, die man drücken kann. Man muss das eben auf diesem Display machen. Man hat nicht mehr diese Drehknöpfe, die man sonst von dem Herd kennt oder auch von den alten Herden kennt. Ja, und man weiß nicht mehr so genau, ja, wie funktioniert das Ganze? Wenn die Hände feucht sind, lässt sich das nicht so gut bedienen. Man muss 2 oder 3 Mal manchmal draufdrücken und naja, das beschreibt so im Wesentlichen, es fühlt sich so an oder soll sich anfühlen, als würde es nach vorne gehen, als wäre es ein Fortschritt, geht aber tatsächlich dann in die entgegengesetzte Richtung. Das ist so eine Scheinzukunftstechnologie, wohingegen andererseits, wenn man von einem Herd hin zu einem Induktionsherd oder Induktionskochfeld wechselt, tatsächlich ein Fortschrittsempfinden offensichtlich ist. Ich meine, der der Topf wird nur heiß, aber die Platte nicht. Es geht viel schneller, es verbraucht weniger Energie. Also hier kommen am Beispiel Herd einfach mal so zwei technologische Strömungen zusammen, die einmal in die Zukunft und einmal in die Vergangenheit gerichtet sind. Und der Begriff Verkrempelung fasste es meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr humorvoll zusammen. Es gibt einen weiteren Geburtstag. Der Chaos Computer Club wird 42 Jahre alt und deshalb wird jetzt auch, gibt es einen Call for Stories, wo man einfach mal sagen soll, ja, was hat man denn Tolles erlebt? Welche Geschichten rund um den Club, also den Chaos Computer Club, hat man so erlebt? Welche Utopien gibt es so? Und ja, da gibt es jetzt einen Aufruf in dieser Richtung und wenn ihr da Lust habt und was beisteuern möchtet, den Link packe ich mal rein. Ansonsten ist es einfach 42.ccc.de, wo man Visionen und Utopien für die Chaos Community hinterlassen kann. Was sehr gut dazu passt, ist, dass es demnächst eine dritte Ausgabe der Hackerbibel geben soll. Das ist so eins der Printorgane des Chaos Computer Club. Rund um die Datenschleuder herum gab es eine erste und eine zweite Ausgabe, die so in den 80ern erschienen ist. Und jetzt soll es eine dritte Ausgabe geben, endlich, die jetzt schon beim Katapult-Shop vorbestellt werden kann. Für 28 Euro soll das Ganze dann rauskommen. Und ich glaube, das genaue Datum steht noch nicht fest. Doch, soll am 18. März soll das Ganze erscheinen. Und man kann das jetzt schon vorbestellen. Wer also Lust hat, dort mal in die Hackbibel in der dritten Version reinzuschauen, für den ist das vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Es wird in DIN A4 produziert und passt damit dann auch neben die erste und die zweite Ausgabe, die auch in dieser Größe waren, die aber, glaube ich, vergriffen sind. Die kriegt man nicht mehr so ohne weiteres. Und ja, jetzt hat man die Gelegenheit, die dritte Ausgabe zu erhalten. Zuletzt noch eine kleine Information, die mir beim Schnitt des Podcasts irgendwann aufgefallen ist. Ich nehme das Ganze mit Audacity auf. Ein sehr simples, einfaches Audioschnittprogramm, was es für alle Plattformen gibt. Also Linux, Windows und Macintosh. Und im Wesentlichen einfach das tut, was ich brauche. Also es nimmt irgendwie auf, hat so ein paar Spuren, man kann ein bisschen schneiden und das in verschiedene Formate rausrechnen, ohne zu kompliziert zu sein. Und ja, das ist eigentlich ein sehr simples, zu empfehlendes Schnittprogramm. Es hat auch eine sehr interessante Dateiendung, wenn man da diese Projektdateien erstellt. Die heißen nämlich AUP3. Und das Interessante ist, diese Projektdateien sind SQLite-Datenbanken. Das heißt, wer mal so ein bisschen in SQLite-Datenbanken abtauchen möchte oder da so ein kleines Forschungsobjekt sucht, da sind diese Projektdateien vielleicht ein interessanter Ausgangspunkt. Also wie werden dort Audioinformationen abgespeichert? Die mehreren Spuren, die man anlegen kann, vielleicht sind da auch Effekte irgendwie bei. Also ist ganz interessant, wie das Ganze abgelegt ist. Und ja, insbesondere ist es damit dann auch ein Austauschformat, denn SQLite-Datenbanken lassen sich natürlich auch von anderen Programmen dann einfach wieder einlesen. Man muss nur wissen, wie sind die Tabellen aufgebaut und strukturiert und wie kann man dort abrufen. Okay, kommen wir jetzt zu dem Hauptthemenblock. Ich habe einfach mal so geschaut, was für Termine stehen denn so 2024 an und was sind vielleicht interessante Veranstaltungen, die man mal besuchen könnte oder sollte, die sich so über das gesamte Jahr ziehen, die jetzt schon feststehen oder wahrscheinlich kommen werden, die ich mir auch mal so ein bisschen einfach mal notiert habe. Wenn Zeit ist, werde ich da wahrscheinlich vorbeischauen. Und ja, wer also auch Interesse hat, da mal so seinen Terminkalender schon mal ein bisschen anzufüllen, um auch ein paar Termine vielleicht schon zu blocken, dem sei jetzt diese Folge ans Herz gelegt. Ich habe mal tatsächlich durchs gesamte Jahr geguckt, was so die typischen Events sind. Macht das Ganze jetzt so hier aus der Perspektive des Ruhrgebiets. Das heißt, ich habe natürlich vorwiegend ein bisschen geschaut, was kann man hier gut und schnell erreichen, aber nicht ausschließlich. Aber das war so ein bisschen, sage ich mal, der Fokus. Wir beginnen schon im Februar, startet im Bochumer Labor eine Veranstaltung Chaos.jetzt, Geekend nennt sich das Ganze. Und zwar vom 9. bis zum 11. Februar sind dort junge HackerInnen zwischen 16 und 25 eingeladen, dort interessante Dinge zu tun. Das ist eine Veranstaltung, die wandert normalerweise immer. Die ist an verschiedenen Orten anzutreffen. Und ja, es hat mich sehr gefreut, dass sie jetzt tatsächlich im Februar im Labor gelandet ist. Die nächste Veranstaltung ist auch im Februar. Die findet ein bisschen später statt, zwischen dem 23. und dem 25. Februar. Und zwar in Wülfrath findet das Ganze statt. Und zwar die Hack im Pott. Das ist eine vom Chaospott aus Essen ausgerichtete Veranstaltung, ja, wo quasi der Chaospott so ein bisschen zu seiner Veranstaltung einlädt. Ich war da einmal. Das hat mir eigentlich echt gut gefallen. Es war immer eine schöne Veranstaltung. Kleines Hackertreffen eben für so ein paar Tage. Ein bisschen Feeling, wenn man mal so in so ein Hacker- oder Makerspace reinschauen möchte. In diesem Falle leider nicht so ganz möglich, weil es findet nicht innerhalb des Chaospot statt, sondern außerhalb. Aber trotzdem ist sicherlich die Szene dort vertreten und man kriegt so einen kleinen Eindruck. Ich glaube, es gibt ein Workshop-Programm, ein Tagungsprogramm. Karten müsste man kaufen. Guckt euch das mal an, wenn ihr da an sowas Spaß habt. So, kommen wir jetzt in den März. Normalerweise findet traditionell irgendwann im März die Spring Break statt. Im Bochumer Labor ist das diesmal wieder. Eine sehr kurze Eintagesveranstaltung mit Vorträgen zu unterschiedlichen Themen. Da ist bisher noch nichts angekündigt. Ich habe auch noch nichts munkeln hören. Kann aber sein, dass das Ganze spontan entsteht. Kann aber auch sein, dass es nicht stattfindet. Habt auf jeden Fall mal die Seiten vom Bochumer Labor ein bisschen im Blick, beziehungsweise folgt denen, zum Beispiel bei Mastodon. Dann kriegt ihr das auf alle Fälle mit. Ich habe mal einen Link auch noch auf in die Shownotes gepackt, da kann man auch mal reingucken. Eine weitere Veranstaltung findet im März statt, bei der ich auch selbst einigermaßen aktiv beteiligt bin. Und zwar findet am 12. März, am 12.3. die ITER-Messe in Bochum statt. Und zwar an meiner Heimatschule, der TBS 1. Technische Berufliche Schule 1, das ist direkt am Hauptbahnhof in Bochum. Dort stellen unsere informationstechnischen Assistenten, daher der Name ITER-Messe, die Ergebnisse ihrer Projektarbeiten vor, also das, was sie so jetzt im letzten Jahr der Oberstufe so gemacht haben. Normalerweise sind das skurrile, wilde, interessante Projekte, die sich so rund um Elektrotechnik, Softwareentwicklung, Datenbanken, Systemadministration, Netzwerk drehen. Und es gibt ein bisschen Vortragsprogramm, es gibt ein paar Messestände und das Ganze findet so im Vormittagsbereich statt. Also so um 9 Uhr geht es ungefähr los, um 1 Uhr, 2 Uhr ist normalerweise der größte Spuk dann auch vorbei. Und ja, wer Bock hat und Lust hat, mal den 12.3. merken und vorbeischauen. Ich habe das Ganze auch bei LinkedIn veröffentlicht und habe auch einen Link zu der Projektwebseite. Wer eingeladen werden möchte, der kann mir auch nochmal eine Nachricht hinterlassen. Dann schicken wir da auch nochmal eine Einladung raus. Normalerweise geht das an ja, Betriebe, die zum Beispiel bei uns ausbilden, ehemalige, ja, aber eben auch alle Bildungsgänge, die bei uns sowieso vor Ort sind, sind natürlich eingeladen. Nächste Veranstaltung ist auch im März, diesmal in Dortmund und zwar vom 16. bis zum 17., also an dem Wochenende des 16. und 17.3. findet die Maker Fair Ruhr statt. Das müsste genau bei der DASA sein, bei der Deutschlands größte Ausstellung für die Arbeitswelt. Ich war da selber noch nicht, habe aber Gutes von Freunden und Bekannten gehört. Also wer da mal so ein bisschen in den Makerspace reinschauen möchte und dem sei diese Veranstaltung mal ans Herz gelegt. Vielleicht schaue ich auch mal vorbei. Wieder eine Veranstaltung im März und zwar ist es diesmal der Informatiktag NRW, der 20. Informatiktag NRW, der diesmal an der TU in Dortmund stattfindet. Und es normalerweise gibt es immer so ein Workshop-Programm in zwei großen Schienen, einmal vormittags und einmal nachmittags. Dann gibt es eine Mittagspause dazwischen und dann hier und da drumherum noch so ein bisschen Rahmenprogramm. Ich glaube, es gibt noch ein bisschen Preisverleihung. Ausgerichtet wird das Ganze von der Gesellschaft für Informatik. Und in diesem Jahr ist sogar ein Jubiläum, weil es der 20. Informatiktag ist und deshalb wird es glaube ich, prominenten Besuch geben oder zumindest ein Grußwort oder eine Abgesandte, ich bin mir nicht so ganz sicher. Die Ministerin Dorothee Feller, Ministerium für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen, hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung diesmal übernommen und wird bei der Veranstaltung ein Grußwort sprechen. Also mal schauen, was da dann noch an ministeriellen Ehren uns zuteil wird. Mal gucken, ob es da vielleicht ein paar interessante Worte in unsere Richtung gibt. Es richtet sich auch tatsächlich so eher an den Bildungsbereich. Also es sind so verschiedene Schulformen angesprochen, von der Grundschule über Sekundarstufen bis hin zu Berufskollegs. Und das macht das Programm eben sehr bunt. Tatsächlich sind auch alle diese Schulformen gut vertreten. Und die Berufskollegs sind tendenziell so eher so ein bisschen unterrepräsentiert, was aber auch nicht immer so ganz schlimm ist. Dafür machen sie meist eben recht coole Sachen. Und die Workshops, die angeboten werden, die werden häufig auch tatsächlich von Leuten aus der Praxis angeboten. Also entweder Studierende, Referendare, Lehrer, Professoren, also Leute, die das in irgendeiner Form schon erprobt haben, entweder Unterrichtssequenzen oder verschiedene Themen. Und das Workshop-Programm ist immer recht interessant und vielfältig. Habe mich da jetzt mal angemeldet und werde da auch mit ein paar Kollegen dann mal vorbeischauen und bin auf alle Fälle mal gespannt, was dann da noch kommt. Gleichzeitig gibt es da auch immer noch eine Siegerehrung für den Bundeswettbewerb Informatik und einen Informatik-Biber, die da verliehen werden. Also auch das findet im Rahmen dieser Veranstaltung statt. Ja, eine weitere Veranstaltung, die, so hoffe ich zumindest, irgendwann im März stattfindet. Wo genau ist unklar? Und zwar die Pi and More. So wie ich das verstanden habe, hat die in der Vergangenheit oder zumindest ganz früher immer einmal im Jahr in Trier und einmal im Jahr irgendwo anders stattgefunden. Und jetzt war das durch Corona ein paar Mal ausgefallen oder wurde dann nur online durchgeführt. Dann gab es auch noch eine Migration mit einer anderen Veranstaltung, der UKW-Tagung. Deswegen weiß ich im Moment noch nicht so genau, was daraus wird und was da kommen mag und ob dann auch tatsächlich diese nächste Veranstaltung hier irgendwo in der Region ist. Schön wäre es auf jeden Fall. Ich war dabei ein oder zwei Veranstaltungen schon mal, als das hier in der Nähe, ich glaube, das war Hochschule Rhein-Sieg bei Bonn, hat das mal stattgefunden. Das war tatsächlich immer sehr interessant. Es ist normalerweise ein Workshop, gab es Workshops? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war ein Vortragsprogramm. Hier und da wurde das auch aufgezeichnet. Gab noch dann eine Ausstellung. Konnte man sich das Ganze so ein bisschen anschauen. Manchmal doch, es gab ein bisschen Hands-on, was man da machen konnte. Und eigentlich eine ganz witzige Veranstaltung rund um, der Raspberry Pi ist so ein bisschen der Namensgeber, also Mikrocontroller, ein bisschen Hacking und so weiter. Wäre schön, wenn das mal wieder stattfinden könnte, insbesondere außerhalb von Trier, weil für einen Tag nach Trier fahren ist schon eine Ecke, zumindest von hier aus. Und daher wäre es schön, wenn es mal wieder hier irgendwo in der Region stattfände. Kommen wir jetzt langsam in den April hinein. Dort ist wieder eine Eintagesgeschichte, eine Eintagesveranstaltung vom Labor, wieder in Bochum, und zwar ein Game Development Workshop, der am 20. April stattfinden soll. Und zwar geht es da um die Entwicklung eines Computerspiels. In diesem Falle wird als Game Engine Godot verwendet, so wie ich das, Godot heißt das Ganze. Geht von 10 Uhr los und soll dann bis in den Nachmittag hineinreichen. Auf der Webseite, die ich verlinkt habe, wird auch darum gebeten, eine kurze Mail zu schreiben, weil die Plätze sind begrenzt und alles ein bisschen überschaubar. Man will das Ganze ja auch noch handeln können. Deswegen, wenn ihr daran Interesse habt und da vorbeischauen möchtet, meldet euch einmal kurz. Eine E-Mail ist auf der Projektseite hinterlassen. Das Ganze ist dort auch nochmal so ein bisschen ausführlicher beschrieben. Wer also Bock hat, so ein bisschen ins Game Development reinzuschauen, insbesondere auch in Godot, dem sei das ans Herz gelegt. Und für einen Tag hier aus der Region ist sicherlich eine feine Geschichte. Die nächste Veranstaltung ist jetzt schon etwas weiter im Jahr. Und zwar am 30. Mai, 30.05. bis zum 2.06. findet die GPN statt. GPN steht für Gulasch-Programmiernacht und findet in Karlsruhe statt. ausgetragen wird das Ganze vom Entropia e.V. Im letzten Jahr war ich auch mal wieder da, also nicht immer schaffe ich es, weil es auch zeitlich nicht immer so richtig passt, aber tatsächlich ist das eine echt coole Veranstaltung. Wer die Gelegenheit hat, sollte das sich auf alle Fälle anschauen. So ein paar Besonderheiten sind, dass man einfach vorbeischauen kann. Man muss keinen Eintritt bezahlen, man muss keine Tickets kaufen. Um eine Spende wird gebeten. Es sind viele unterschiedliche kleine Hacker- und Maker-Gruppen eingeladen, die sich da versammeln. Es gibt Vorträge, es gibt Workshops, es gibt eine Lounge mit Musik und ja, meist ist das Ganze auch in so einen Kunstrahmen eingebunden, weil es auch in den Räumlichkeiten eines Museums stattfindet. Das ZKM ist das Gebäude, wo das Ganze stattfindet, Zentrum für Kunst und Medien an der Hochschule für Gestaltung. Und dadurch ist es ein recht von den Räumlichkeiten schon mal ganz interessant, weil auch das Museum an sich schon einen Blick wert ist. Also auch da kann man auf alle Fälle mal vorbeischauen und sich die Sachen dort anschauen. Ende Mai bis Anfang Juni ist es auch ein bisschen sommerlich. Das heißt, vieles findet auch draußen statt. Es gibt Chunk, es gibt Mate und jede Menge Spaß am Gerät. Jetzt geht es schon in den Juni rein. Am 28.06. bis zum 30.06. lädt der Hackspace aus Unna an Hack an der Ruhr ein. Auch das wieder so eine kleinere Veranstaltung, eben über 3 Tage, wo in der Heidekneipe in Schwerte jede Menge gehackt wird. Gibt ein bisschen Spaß. Ich weiß gar nicht, ob es ein Vortragsprogramm gibt. Ich gucke mal gerade auf die Webseite. Da gibt es noch nicht so richtig viel. Ist jetzt auch die ja scheinbar 3. Veranstaltung in dieser Form. Ich selber war da noch nicht, obwohl es hier eigentlich in der Region ist. Findet, ja, liegt schon so ein bisschen meist in der Ferienzeit. Vielleicht war ich deshalb bisher noch nicht da, aber schaut es euch auf alle Fälle mal an, wenn ihr da in der Gegend seid. Ist vielleicht eine interessante Geschichte. Im August, und zwar vom 17. bis zum 18. August, findet wieder die FrostCon statt. Das ist eine Konferenz für freie und Open Source Software. Viel Vortragsprogramm, aber auch durchaus spannende und interessante Vorträge gibt es dort an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Ein paar Workshops sind auch vertreten. Man kann da einfach so vorbeigehen. Auch da ist so der Open-Source-Gedanke, wird da wirklich gelebt. Man muss also keinen Eintritt zahlen, sondern kann einfach dort vorbeigehen und sich das Vortragsprogramm anschauen, mit anderen Leuten treffen. Ich glaub, es gab auch mal Waffeln, es gab Getränke, es gibt auch was zu essen und man kann natürlich auch so ein bisschen was spenden und Geld beisteuern, wenn man das Ganze toll findet und unterstützen möchte. Und so findet es im August dann auch wieder statt, an 2 Tagen. Das Programm wird dann vorher irgendwo auf der Webseite veröffentlicht. Bisher ist, glaube ich, noch nicht viel draußen. Ich gucke mal eben. Vortragsprogramm, Ausstellerverzeichnis und Projektraumverzeichnis. Programm ist bisher noch nicht vorhanden. Das ist alles noch aus 2023, also zu einem späteren Zeitpunkt wird es dann da auch entsprechende Inhalte geben. Wenn man auf die Webseite frostcon.org schaut, wird man entsprechendes finden. So, nun 2 Veranstaltungen, die bisher noch nicht angekündigt sind, von denen ich aber sehr stark ausgehe, dass sie stattfinden werden. Ja, ich hoffe dann auch tatsächlich im November. Das eine ist wieder eine Veranstaltung des Labors in Bochum, und zwar sind das die Labortage, die so über ein Wochenende gehen und ja, wieder ein gemütliches Beisammensein umrahmt mit einem Vortragsprogramm, einem ewigen Frühstück und Workshops in einem gemütlichen Hackerspace, nämlich im Bochumer Labor. Wer das also mal kennenlernen möchte, der sollte das auf alle Fälle mal anschauen. Ist normalerweise immer sehr gut gefüllt. Das heißt, die Tickets sind dann auch irgendwann weg. Muss ein kleines Ticket sich da klicken. Und wer da einfach mal Bock hat, das ist sicherlich eine Empfehlung für alle Bochumer Hacker oder aus Umgebung. Kommen da gerne vorbei. Und ja, im November, denke ich mal, wird es wieder stattfinden. Bisher ist da aber noch nichts geplant. Weitere Veranstaltung, die auch im November hoffentlich wieder stattfinden wird, ist die West Visions in Duisburg. Im Landschaftspark findet das Ganze statt. Ist eine Abendveranstaltung mit einem Vortragsprogramm. Normalerweise gibt es so, ich glaube, 3 Redner waren da. Es gibt noch eine kleine Ausstellung, die rundherum stattfindet, und Ja, ist insbesondere so eine, ja, ich sag mal, so Meet and Greet der IT-Szene im Ruhrgebiet. Also man findet dort jede Menge IT-Firmen aus der Region. Azubis treffe ich da, Ausbilder treffe ich da, aber eben auch Kollegen, Freunde, Bekannte. Dafür ist es sicherlich immer eine schöne Veranstaltung. Ja, dann ist das Jahr auch schon fast vorbei. Und ja, was steht im Dezember hoffentlich wieder an? Der nächste Kongress, der 38C3. Mal schauen, ob er stattfindet. Ich hoffe zumindest. Ich denke auch, dass er in Hamburg stattfinden wird. Also bisher war es immer zwischen dem, was war das, 27. bis 30. Dezember. Mal auf alle Fälle schon mal im Kalender vormerken und gucken, wie man dann rechtzeitig an Tickets kommt. Am besten oder am einfachsten funktioniert es natürlich, wenn man vorher schon mal irgendwie in irgendeinem Maker-Hacker-Space sich angegliedert hat. Da gibt es jetzt genug Veranstaltungen, die ich gerade schon genannt habe, um da mal so ein bisschen hineinzukommen. Ansonsten gibt es auch sicherlich wieder einen freien Verkauf, der mehr oder weniger dann erfolgreich sein wird, weil eben schwieriger dort dann an Karten zu kommen ist. Ich hoffe, waren ein paar Termine für euch dabei und ja, ihr habt vielleicht auch noch das ein oder andere Interessante, lasst es mich wissen. Dann ergänze ich das in Zukunft und packe das noch mit dabei. Ich habe mit Sicherheit irgendwas Cooles vergessen. Manche Sachen ploppen dann vielleicht auch auf. Das waren jetzt alles einigermaßen regelmäßige Veranstaltungen. Es kann natürlich aber auch genauso sein, dass es wieder irgendeine Veranstaltung gibt, die neu hinzukommt. Ja, habt Spaß auf jeden Fall mit diesen Veranstaltungen über das Jahr hinweg. Bleibt gesund und munter, wascht euch weiterhin fleißig die Hände und bleibt gesund. Von mir aus war es das hier erstmal. Ich wünsche euch viel Spaß und bleibt gesund.